B1C. Wir haben heute Nachmittag eine 78-jährige Patientin aus dem Altersheim in der Einliegerstraße mit Verdacht auf Exsikkose aufgenommen. Beim Frühstück sei sie noch völlig normal gewesen, aber dann zum Mittagessen nicht mehr erschienen. Eine Pflegekraft habe sie sehr unruhig und aggressiv im Bett vorgefunden. Bei der Aufnahme war sie verwirrt und war sowohl zeitlich als auch räumlich nicht adäquat orientiert. Als weitere Befunde zeigten sich eine leicht erhöhte Temperatur mit 37,2 Grad, eine erhöhte Herzfrequenz und die typischen Zeichen einer Exsikkose mit trockenen Lippen und einer rauen, faltigen Zunge. Des Weiteren ein verminderter Hautturgor und kaum gefüllte Jugularvenen. Wir haben sofort mit einer intravenösen Flüssigkeitstherapie begonnen.